Ist das wirklich echt? Ihr denkt, er war hässlich? Ja. Passt auf! Jetzt ist er hässlich! Ehre dem König! Wir opfern Ihrer Hoheit! Bon Appetit! So etwas war auf dem Narrenfest noch nie vorgekommen. In all den Jahren. Aber die Leute hatten auch noch nie eine so scheußliche Kreatur gesehen. Sie verloren alle Hemmungen! Los, zieh mal rüber! Noch nicht, Hauptmann! Hier muss eine Lehre erteilt werden. Eine Lehre? Aber sehen Sie nicht, Schluss! Hört auf! Was machst du? Bist du verrückt? Lass mich los, Kupo! Ich warne dich, das war einer. Auf diese Art machst du dir keine Freunde! Halt! Was? Nein! Es tut mir so leid. Bitte keine Angst. Was? Was? Was? Was? Was? Nein. Geh. Was? Bitte. Was soll das? Verdirbst du uns den ganzen Spaß? Dreckiges Zigeunerbein. Zigeunerhure. Los, Patsy. Zeit ist ihr heim. Los. Nein, der kann ja auch nicht. Los, das ist der Hölle. Los. Hexerei. Da steht er noch. Hört damit sofort auf. Wir müssen Erbarmen haben mit dieser Kreatur, so wie unser Heiland Erbarmen hatte mit den Leprakranken. Die Vorstellung ist vorüber. Geht nach Hause! Fischele, komm!